Zwölftens, der Nationalstaat hat sich überlebt. Die Zukunft gehört der Weltgesellschaft. Das Postulat. Die angeblichen Eigenarten von Völkern, Ethnien und Kulturen sind im Wesentlichen soziale Fiktionen bzw. Ausfluss von Vorurteilen. Das gilt auch für den kulturellen Einfluss von Religionen. Wo solche Unterschiede bestehen, sind sie historisch bedingt und oberflächlich. Sie berühren nicht den Kern des menschlichen Seins und werden alsbald verschwinden, sobald sich die äußeren Lebensverhältnisse angeglichen haben. Mit dem Verschwinden dieser Unterschiede beseitigen wir auch wesentliche Ursachen von Kriegen und Zwietracht in der Welt. Um dieses Verschwinden zu befördern, muss man Umfang und Bedeutung nationaler Unterschiede, soweit sie denn überhaupt bestehen, konsequent herunterspielen. Nationale Eigenheiten und nationale Gefühle dürfen allenfalls noch beim Lokalkolorit, etwa dem örtlichen Baustil oder landestypischen Speisen, eine Bedeutung haben. Auch bei sportlichen Großereignissen ist das Zeigen nationaler Gefühle statthaft. Sie haben insoweit eine willkommene Ventilfunktion für rückständiges Bewusstsein. Ansonsten muss sich aber alles Nationale und Ethnische mit der Zeit auflösen. Irgendwann wird und muss es so sein, dass man in Rom, am Kongo und in Peking im Wesentlichen ähnlich denkt, ähnlich handelt und ähnlich aussieht. Die Vermischung der Menschen wird und muss auch dafür sorgen, dass sich äußerliche ethnische Unterschiede mehr und mehr angleichen. Die Globalisierung der Welt und ihre weitgehende Unterwerfung unter das Gesetz der Märkte sind zwar grundsätzlich bekämpfenswert, aber man kann nicht verhehlen, dass sie den Abbau nationaler Unterschiede und Eigenarten erheblich unterstützen. Bei dieser Entwicklung müssen die Deutschen eine Vorreiterrolle einnehmen. Dazu verpflichtet uns schon die historische Schuld, die wir mit dem Nationalsozialismus und dem Holocaust auf uns geladen haben. Es ist sehr gut, dass die Demografie uns dabei hilft. Je mehr Kinder nämlich in Deutschland von Einwanderern geboren werden, vor allem von solchen aus der Türkei, Afrika, Nah- und Mittelost, und je weniger Kinder die Deutschen bekommen, umso mehr beugen wir künftigen rechtsradikalen Tendenzen vor. Dafür sind die Deutschen ja bekanntlich besonders anfällig. Darum müssen sich die Deutschen auch der Einheit Europas besonders verpflichtet fühlen. Das langfristige politische Ziel muss die Auflösung von Staatsvolk und Staat in einem vereinten Europa sein. Dieses wiederum muss dann in der Weltgesellschaft aufgehen. Wer gegenüber dem Euro skeptisch ist, zeigt damit implizit auch Skepsis gegenüber der Überwindung des Nationalstaats in Europa und leistet damit rechtspopulistischen Tendenzen Vorschub. Alle wesentlichen politischen Aufgaben der Zukunft haben sowieso übernationalen Charakter. Das gilt für die Armutsbekämpfung, die Schließung aller Atomkraftwerke, die Verbreitung der ökologischen Landwirtschaft und die Verhinderung umweltfeindlichen Wirtschaftswachstums. An vorderster Stelle gilt dies natürlich für die Verhinderung der Erderwärmung. Die Wirklichkeit. Klimatische, demografische, wirtschaftliche und technische Entwicklungen ändern unaufhörlich das Gesamtgefüge, in dem Menschen leben. Das war vor 100.000 Jahren nicht anders als heute. Verstärkt haben sich Intensität und Tempo solcher Änderungen. Die Technisierung der Welt, insbesondere der Verkehrsmittel und der Kommunikationsmittel, hat die Gleichzeitigkeit von Entwicklungen erhöht und das Änderungstempo generell beschleunigt. Wichtige und wachsende Teile von Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft sind heute nur noch global erklärbar. Und viele Probleme, etwa die Klimabelastung, können auch nur global gelöst werden. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite prägen regionale, nationale, ethnische, kulturelle und religiöse Einflüsse die Menschen nach wie vor elementar. Auch Unterschiede, die aus der Distanz oder bei innerer Fremdheit als kaum wahrnehmbar empfunden werden, spielen in der Nahsicht der Menschen und in ihrem Empfinden sowie für ihr ganzes Lebensgefühl eine wesentliche Rolle. Wer dies vernachlässigt oder gar unterdrücken will, riskiert Unzufriedenheit, Unruhen, Aufstände und am Ende möglicherweise dauerhafte Unordnung und eine erhebliche Blutspur. Das macht ethnische, nationale, kulturelle und religiöse Unterschiede auch künftig zu wesentlichen Merkmalen der Identität und prägt die Organisation wie das Bewusstsein aller menschlichen Gesellschaften. Dem souveränen Nationalstaat kommt dabei nach wie vor eine zentrale Rolle zu. Er wird dabei ergänzt durch eine Gliederung nach unten und nach oben. Nach unten durch seine Verwaltungseinheiten oder Gliedstaaten bis hin zur Ortsgemeinde, nach oben durch internationale Abkommen, Vertretung in internationalen Organisationen, Militärbündnisse, Zollunionen, Wirtschaftsgemeinschaften, im Falle Europas auch eine Währungsunion. Was sich an unterschiedlichen Identitäten oder Zuschreibungen erledigt hat, was fortbesteht, was möglicherweise immer wichtiger wird oder sich gar neu herausbildet, wird nicht von Philosophen, Soziologen, Ideologen oder Politikern entschieden, das ergibt sich vielmehr urwüchsig aus gesellschaftlichen Entwicklungen. Vor 40 Jahren hätte niemand den Zusammenbruch der Sowjetunion oder die Entwicklung Chinas zu einer kapitalistischen Marktwirtschaft vorausgesagt. Niemand hätte vorausgesagt, dass die Tschechoslowakei oder Jugoslawien entlang ihren ethnischen Grenzen auseinanderbrechen. Und niemand hätte geahnt, welche Bedeutung die Intensivierung des islamischen Glaubens und alle daraus entspringenden Konflikte für die Welt haben würden. Die soziale und politische Wirklichkeit in dieser Welt ist nach wie vor zunächst lokal, dann national sowie ethnisch und religiös bestimmt. In diesen Strukturen wird auch zu 95% entschieden, wie es den Menschen geht und ob sich ihr Los bessert. In Europa zeigen das doch schon die Unterschiede zwischen Schweden und Portugal oder der Schweiz und Süditalien. Das Gerede von der einen Welt verwischt allzu leicht Verantwortung und Zuständigkeiten. Die Zustände in Ruanda, Somalia, Pakistan oder Afghanistan können nur in diesen Ländern selber verbessert werden. Der Wohlstand in Deutschland oder Schweden wurde nicht zulasten solcher Länder erreicht. Auch in 100 Jahren wird es Nationalstaaten und erhebliche ethnische, kulturelle und religiöse Unterschiede geben. Speziell in Deutschland ist das Gerede von der einen Welt und der Auflösung der Nationalstaaten durch den Wunsch getrieben, alles Deutsche irgendwie zu überwinden und dem Weltbürgertum mindestens aber in Europa aufgehen zu lassen. Dafür respektieren uns unsere Nachbarn nicht. Die sind nämlich recht gern Polen, Tschechen, Dänen, Franzosen oder Italiener und wollen es auch bleiben. 13. Alle Menschen auf der Welt haben nicht nur gleiche Rechte, sondern sie sind auch gleich. Und sie sollten eigentlich alle einen Anspruch auf die Grundsicherung des deutschen Sozialstaats haben. Das Postulat. Niemand trägt Verantwortung für den Zufall seiner Geburt. Die unterschiedlichen Verhältnisse, in die man geboren wird, sind der Ursprung der meisten Ungerechtigkeiten. Das gilt sowohl innerhalb von Staaten wie auch im Weltmaßstab. Im modernen Sozialstaat europäischer Prägung findet immerhin ein gewisser, wenn auch ganz unzureichender Ausgleich statt. Einkommen werden umverteilt, es gibt ein staatliches Bildungssystem, eine Krankenversicherung für alle und ein garantiertes Mindesteinkommen in der Höhe der staatlichen Grundsicherung. In Deutschland ist dies bekannt unter dem Schlagwort Hartz IV. Das ist zwar viel zu wenig, für die Millionen von Unterprivilegierten in Deutschland ist dies aber besser als nichts. Zu Unrecht haben die kapitalistischen Industriestaaten einen großen Teil der Reichtümer der Welt an sich gerafft. Davon geben die Mächtigen und Besitzenden in diesen Ländern ihren eigenen Armen nur ein Almosen ab. In Deutschland heißt dieses Almosen staatliche Grundsicherung. Auf dieses Almosen sollten grundsätzlich alle Bedürftigen in der Welt einen Anspruch haben. Das ist ein moralisches Gebot. Natürlich lässt sich dies nur stufenweise umsetzen. Schließlich können wir nicht plötzlich in Bolivien oder der Zentralafrikanischen Republik Zweigstellen deutscher Sozialämter aufmachen. Aber immerhin können wir jene gleich behandeln, die an unsere Tür klopfen. Wer immer es nach Deutschland schafft, aus welchen Gründen und auf welchen Wegen auch immer, sollte in den vollen Genuss der Leistungen des deutschen Sozialstaates kommen. So können wir wenigstens einen Teil des Unrechts wiedergutmachen, das unser ausbeuterisches, verschwenderisches Wirtschaftssystem an der Welt begangen hat. Es ist unnötig zu sagen, dass gerade wir Deutschen hier in einer besonderen moralischen Schuld stehen. Spätestens die Flüchtlingskatastrophe vor der italienischen Insel Lampedusa im Oktober 2013 müsste für die deutsche Politik Anlass sein, um in sich zu gehen und die Grenzen Deutschlands weit für alle Menschen in Not zu öffnen. Wir brauchen, Zitat, eine transnationale Demokratie, in der das Recht auf Freizügigkeit auch von dem schwächeren, dem weniger wohlhabenden Teil der Weltbevölkerung eingefordert werden kann. Zitat Ende. Was in den reichen Industriestaaten an Reichtum geschaffen wird, muss grundsätzlich allen auf der Welt zugänglich sein. In diesem Sinn bleibt die Feststellung immer noch wahr, dass Eigentum Diebstahl ist. Manche sagen, dass umso mehr zu uns kommen, je attraktiver die Leistungen unseres Sozialstaats sind. In herabsetzender Absicht nennen sie die Armutseinwanderer Wirtschaftsflüchtlinge. Es mag sein, dass unser Sozialstaat viele Menschen anzieht, die ein besseres Los für sich und ihre Familien suchen. Aber was ist so schlimm daran? Lasst uns doch mal die Leistungsfähigkeit unseres Systems testen. Und was die Kosten angeht, weitere Armutseinwanderung würde endlich mal ausreichend Druck machen, um die Reichen stärker zu besteuern. Außerdem würde damit der sowieso nötige kulturelle und demografische Wandel in Deutschland beschleunigt werden. Und der Zeitpunkt würde näher rücken, an dem das dumme Gerede von deutscher Identität und Eigenart endlich ganz aufhört. Die Wirklichkeit. Alle Menschen sind als Gleiche geboren, in dem Sinne, in dem es die amerikanische Unabhängigkeitserklärung gemeint hat, born equal. Das heißt nicht, dass sie gleich sind. Vielmehr sind sie von Geburt an so verschieden, wie die Natur sie macht, und im Weiteren so verschieden, wie ihre Herkunft, ihre Kultur und Religion sie formen, also ziemlich verschieden. Der Zufall, in welcher Zeit, in welchem Staat und bei welchen Eltern wir geboren werden, ist nach dem Zufall unserer angeborenen Eigenschaften die größte Ungerechtigkeit, die das Schicksal für uns bereithält. Diese Ungerechtigkeit ist ihrer Natur nach unaufhebbar. Soweit der Einzelne würdige Lebensverhältnisse für sich und die Seinen nicht schaffen kann, liegt die entsprechende Aufgabe bei der betreffenden Gemeinschaft oder dem betreffenden Staat. Internationale Solidarität ist nötig bei großen Katastrophen, vielleicht auch bei kriegerischen Bedrohungen und Überfällen. Und natürlich sollen alle möglichst viel voneinander lernen. Das ist auch der Sinn der internationalen Entwicklungshilfe oder einer Einrichtung wie der Weltbank. Jedes Land hat grundsätzlich das Recht, Einwanderung nach seinen eigenen Bedürfnissen zu steuern. Wenn es, wie Japan oder China, Einwanderung ablehnt, ist das auch in Ordnung. Regelungen für politisches Asyl sind grundsätzlich human und erfreulich. Dabei sollte es aber nur um Menschen gehen, die wegen politischer Aktivitäten im eigenen Land verfolgt und bedroht werden. Das Leben unter einer Diktatur allein kann ebenso wenig wie Armut ein Asylgrund sein. Menschen, die die Grenzen Deutschlands und Europas erreichen und Aufnahme begehren, sollten grundsätzlich nicht anders behandelt werden als die Milliarden Menschen in der Welt, die diese Grenzen nicht erreicht haben oder gleich in ihrer Heimat geblieben sind. Die Aufnahme von Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland oder Europa wollen, sollte sich primär nach den Nützlichkeitserwägungen des Aufnahmelandes richten. Es ist nämlich für Deutschland und Europa sowieso nicht möglich, durch die Aufnahme von Wirtschaftsflüchtlingen die Not in den Auswanderungsländern fühlbar zu lindern. Allein in Afrika werden jedes Jahr 5-mal so viele Menschen geboren wie in ganz Europa. Und die Geburtenrate ist 3-mal so hoch. Nähme Europa davon nur jeden 5. auf, so wäre es in wenigen Jahrzehnten überwiegend afrikanisch, ohne dass sich damit die Verhältnisse in Afrika maßgeblich verbessert hätten. Auswanderungsdruck ergibt sich nämlich regelmäßig fast ausschließlich aus einer Überzahl von Geburten in den Auswanderungsländern. Hier muss jede Politik ansetzen, die sich ursächlich mit Armutswanderung befasst. Schon gar nicht kann sich der individuelle Hilfsanspruch danach richten, was in Deutschland und Europa sozialer Standard ist. Die deutsche Grundsicherung finanziert ein materielles Lebensniveau, das nur vor dem Hintergrund der aktuellen deutschen Wirtschaftskraft bescheiden ist. Südlich des Mittelmeers ist dies ein märchenhafter Reichtum, weit über dem durchschnittlichen Lebensstandard aller afrikanischen Staaten. Die Menschen dort sollten ihre Energie darauf verwenden, ihre eigenen Verhältnisse zu verbessern. Der natürliche Reichtum an Land, Klima und Bodenschätzen ist dafür groß genug. Wird er nicht genutzt oder gar missbraucht, so müssen die Mängel dort beseitigt werden, wo sie bestehen. Uwe Simon fasst das Problem wie folgt zusammen. Der weitaus größte Teil der Weltbevölkerung könnte seine Lage durch Übersiedlung in die Industriegesellschaften dramatisch verbessern. Und immer mehr Menschen erkennen darin den Königsweg zur schnellen Überwindung der Armut. Wir müssen uns damit abfinden, dass 2/3 der Menschheit nach unseren Maßstäben der Aufenthalt in ihrer Heimat nicht zumutbar ist und dass wir daran nichts ändern können. Einen moralisch begründeten Umverteilungsanspruch aus gut funktionierenden, entwickelten Gesellschaften in schlecht funktionierende, nicht entwickelte Gesellschaften gibt es nicht.